WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dominik Josic. Schönen guten Abend. Wir unternehmen gleich eine Zeitreise durch mehrere Dekaden und beginnen in den späten 60er Jahren. Und wir treten gleichzeitig den Beweis an, dass man damals nicht zwingend in Großbritannien oder den USA geboren sein musste, um international Karriere zu machen als Musikerin oder Musiker. Christa Päffgen hat es nämlich geschafft, obwohl sie in Köln zur Welt gekommen ist. Sie hat gemodelt, erst in Deutschland, dann international. Sie hat sich in Nico umbenannt, weil man das weltweit besser versteht als Christa Päffgen. Sie war Schauspielerin und in New York wurde sie zur Muse von Andy Warhol, der sie mit der Kultband The Velvet Underground zusammengebracht hat. Die Platte mit der berühmten Banane drauf kennen Sie vielleicht, die kam 1967 auf den Markt. Was danach passiert ist, lässt sich unmöglich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ich probiere es einfach trotzdem mal. Nico inszeniert sich selbst neu, sie legt sich eine neue künstlerische Identität zu, wenn man so will, als mystisch-morbide Chanteuse. Und gleichzeitig wird diese dunkle Seite aber auch immer mehr Teil ihres Privatlebens, ihrer Persönlichkeit. Nico endet als Junkie auf der Baleareninsel Ibiza. Am 16. Oktober wäre die Künstlerin 80 geworden. Wir schauen jetzt zurück auf ihr Leben zwischen Ruhm und totalem Absturz. Ich habe die Hölle gesehen. Ich habe die Hölle gerochen. In Berlin, als es von Bomben zerstört war. Die Hölle ist eine zerstörte Stadt und wunderschön anzuschauen. She was cute and famous and talented too. And she wanted to write songs. And it was not for girls to write songs. Sie war hübsch, talentiert und berühmt. Und sie wollte Songs schreiben. Mädchen schrieben keine Songs. Well, everything she did was different. Sie machte alles anders. Her songs were 100 years ahead of their time then. Ihre Songs waren ihrer Zeit damals 100 Jahre voraus. Und 50 Jahre später sind wir immer noch nicht so weit. Okay, we're still not there. Being Nico, ein Feature von Andrea Halter und Philipp Stegers. Berlin, Juli 1988. Ich bin dann also zum Flughafen nächsten Tag und sah schon überall die ganzen Aufsteller, irgendwie Ikone gestorben oder was. Und bin dann also dahin und habe den Ari getroffen in Ibiza. Und wir sind dann zu dieser Finca, wo sie gelebt hat. Und da stand noch dann ihr Harmonium da, ihre spanischen Stiefel. Das war also wirklich, also, als ob sie jeden Moment reinkommen würde. Und das Problem war, dass wir nicht wussten, wie ist sie überhaupt gestorben. Also Ari hat mir angeboten, in ihrem Bett sogar zu schlafen, was ich dann gemacht habe, und auch ihr Tagebuch zu lesen. Weil ich an einem 16. geboren wurde, war mein Leben ziemlich fatalistisch. Das waren ja so merkwürdige Geschichten, die sie da auch aufschrieb. Kurzgeschichten und Songs und Briefe zwischen Mutter und Sohn. Sie wollte ja jetzt keine Autobiografie schreiben, sondern eben auch sowas poetisch angehauchtes oder eben so... Ein kontinuierlicher Bewusstseinsstrom. Geschichten so, ne? Moving Targets sollte das heißen. Friar Hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Ich bin Lühl mit zwei Ü, mein Künstlername, eigentlich bürgerlich Lutz Graf Ulbrich. Und ich habe Nico auch als Musiker begleitet und eben auch als Liebhaber. Bist du egozentrisch? Ja, das muss man sein. Warum? Na, sonst geht das nicht, sonst wäre ich heute noch Gänsemädchen irgendwo auf dem Lande. Gänselieschen. Als ich im Alter von 15 Jahren Deutschland verließ, wusste ich, was ich tue. Wenn man ein Mensch mit einem seltsamen Charakter ist, sind fremde Länder am besten, um neu anzufangen. Oxford, November 1981. There was a knock at my door and I opened it and there was my old friend Alan Wise and a German lady with him. And I had no idea who she was. Es klopfte an meiner Tür. Es war mein alter Freund Alan Wise und eine deutsche Dame, die ich nicht kannte. Alan stellte sie vor und ich zählte eins und eins zusammen. Sofort kamen die ganzen Erinnerungen und Bilder zurück. You go down memory lane and all the images come back, ba ba ba ba ba. Greta Garbo of rock and roll. Nico, der einzige Popstar, den Deutschland jemals hatte. One of the most fascinating and mysterious women of the 1960s was a German model turned singer. He became immortalized as Nico. Nico! 1938 in Köln geboren als Christa Päffgen. Eine Kindheit im Spreewald und Berlin der Nachkriegszeit. And what costume shall the poor girl wear? Mit 18 ist sie erfolgreiches Model in Paris. Versuch einer Schauspielkarriere. Nico, a woman of scene and done it all. Ein Leben zwischen Bohème und Jet Set. Hand me down dress from who knows where. Nico, Muse von Andy Warhol, Sängerin bei The Velvet Underground. Popgirl des Jahres 1966. Solo-Karriere. Nico, yeah, Nico, na klar. Natürlich kannte ich The Velvet Underground. Die Nico war also bei mir. Tomorrow's Party, suddenly that Nico was there and bam, bam, bam. But this Nico looked different. She was not the beautiful blonde in front of The Velvet Underground. Aber diese Nico sah anders aus. Das war nicht die schöne blonde Frontfrau von The Velvet Underground. Sie hatte dunkelbraune Haare, sah müde und etwas unglücklich aus. Sie wollte direkt meinen Bart benutzen und blieb dann sehr lange darin. Ich hatte keine Ahnung, was los war. I had no idea what was going on, but she was a very long time in the bathroom. Mein Vater hatte als konvertierter Sufi in Indien, Tibet und Arabien gelebt und war mit Mahatma Gandhi befreundet. Er war opiumsüchtig und ich wurde als Opiumsüchtige gezeugt. Es war schwer, mit dem mikroskopischen Blick auf die Welt in meiner frühen Kindheit umzugehen. After some time she reappeared, looking a lot better, looking fresher. She colonized the bathroom and then the next thing she wanted to do was take over my kitchen. Nach einer Weile tauchte sie wieder auf und sah deutlich besser aus. Nachdem sie mein Badezimmer in Beschlag genommen hatte, machte sie sich als nächstes in meiner Küche breit. Sie holte eine Packung mit getrockneten Linsen aus ihrer Satteltasche und gab mir Anweisungen zur Zubereitung einer guten Linsensuppe. Sie war ziemlich sauer, weil ich nicht die richtigen Gewürze da hatte, aber sie kochte ihre Linsensuppe. Und dann, auf ihre typische Nico-Art, machte sie sich in meinem Leben breit. Und dann, Nico in her typical way, took over my life. James Young. Ich bin James Young. Ich war der Keyboarder von Nico in den 80ern. Piano player, keyboard player with Nico during the 1980s. Smalltalk. Bob Dylan hat heute Abend ein Konzert in London gespielt. Ein Mann mit guten Kontakten. Er muss mir bei ein paar Dingen helfen. Vielleicht sollte ich ihn in Birmingham treffen, aber er wird nie wieder so gut sein wie früher, als er noch hungrig war. Das Thema bei Nico mit Männern oder überhaupt ihren Lebensgefährten und Freunden, ich meine, das sind alles Namen, das sind Bob Dylan, Lou Reed, Leonard Cohen, Brian Jones, Jim Morrison, da ist man in einer Liga, da fühlte ich mich ja nun also überfordert. Also ich meine, ich war so ein jungscher Typ, der Rockmusik machte und auch einen gewissen Status hatte, ohne Frage, aber natürlich nicht vergleichbar mit diesen ganzen Künstlern, ja. Mein lieber Lutz. Bei offenem Fenster und brennender Kerze versäume ich die Zeit. Wie gerne wäre ich bei dir in Berlin, in deinem kleinen Zimmerchen. Mein Flugzeug ist seit einer halben Stunde weg. Gibt es jetzt noch Busse? Ich würde so gerne Bus fahren. Kommt doch an, wo du hinfahren willst. Eichkamp. Aber da fährt kein Bus mehr. Nee. Was willst du in Eichkamp? Er wohnt hier. Das finde ich so schön. Das erinnert mich an Los Angeles. Also ich kannte sie seit 72, aber geschnackelt hat sie ja dann erst 74. Die war 14 Jahre älter. Ne? Großer Mund, hohe Wangenknochen, also war eine große Frau auch und strahlte so eine Kraft aus auch. Ja? Also ganz, ganz toll. Also mysteriöse Augen, große Augen. Also für mich war sie auch die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Also ja. Bald brausen wir durch die Wüste und brausen in der Nacht durch Death Valley Junction. Ich zeige dir dann die ganze Wüste, so wie ich sie kenne. Und so wie ich sie noch nicht kenne. Ich habe dich gefragt, ob du bereit bist, dich auf andere Leute einzustellen. Das heißt, dich für sie zu engagieren. Nee. Dich mit ihnen auseinanderzusetzen. Nee. Mit ihnen zu sprechen, ihre Probleme kennenzulernen. Nee, das interessiert mich nicht. Also absolut nicht. können Sie selbst mit fertig werden. Ist jedermanns eigene Sache. Du wirst mit deinem... Ich meine, ich werde hier mit meinen auch fertig, schlecht und recht. Nico was really down and out at the time. She had no money. All she had was her harmonium and, you know, she had a really serious habit. Nico war damals total am Ende. Sie hatte kein Geld und besaß nichts außer ihrem Harmonium. Und sie war schwer heroinabhängig. Okay, sie hatte einen Namen, aber keinen, der ein großes Publikum anzog. Es war kurz nach der Punkzeit. Man kannte Nico als Referenz, aber die Leute gaben nicht unbedingt Geld aus, um sie live zu sehen. Ich muss nicht ständig neue Platten rausbringen. Meine Songs sind zeitlos und zugleich überraschend. Wenn Sie sagen, es ist Zeit für ein neues Album, meinen Sie damit, ich soll mich wiederholen. Repeat myself once again. And on the road, you know, it was pretty wild. I mean, and I had no really understanding of what went on in that kind of world. You know, I was a library creature. Unterwegs auf Tour ging es ziemlich heftig zu. Ich kannte diese Welt nicht. Ich war ein Bücherwurm aus der Unibibliothek. Plötzlich sah ich Leute neben mir im Van, die sich Heroin spritzten und den Nadeln im Hintern steckten. Typen, die hinterm Steuer saßen und dabei Alkohol tranken. Lauter verboten und gefährliche Dinge. Mein Manager denkt, dass mich die Deutschen dieses Jahr wieder für ein Butterbrot haben können. Er irrt sich gewaltig. Wer würde nur 200 Pfund zahlen für ein Konzert von Andy Warhol? Selbst wenn er singen würde. Und wir waren immer mehr oder weniger dieselbe Person. Nico would sit there and kind of chain smoking Marlboro and occasionally she'd have a shot. Nico saß da, rauchte Kette und setzte sich ab und an einen Schuss. Der ganze Van war voller Rauch. Alle rauchten Zigaretten und Haschisch, der Geruch von aufgekochtem Heroin. Es war die reinste Giftküche. Einmal versuchte ich ein Fenster aufzumachen und Nico meinte, was bist du denn für ein Frischluftfreak? Nico said, are you some kind of fresh air freak? Auf weniger als 300 Pfund lasse ich mich nicht ein. Und selbst das ist eine Beleidigung. Wenn ich an einer belebten Straßenecke singe, verdiene ich genug, um meine Miete zu bezahlen. Mein Gas und Strom wird bald abgestellt. Auf jeder Reise eines Menschen gibt es einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Panikknopf. Was interessieren dich denn Leute? Wenn sie so meiner Meinung sind. Das heißt also, wenn die Leute sich dir anpassen können? Ja. She could take over any situation. You know, she was an alpha female. And she didn't like other women around. Sie konnte jede Situation an sich reißen. Sie war eine Alpha-Frau. Sie mochte keine anderen Frauen um sich herum, nur Männer. Sie wollte ihren Willen kriegen und wir akzeptierten das alle. Der einzige Weg für uns, Nikos hemmungslosen Egoismus auszuhalten, war absurder Humor. The only way we could survive Nico's absolute self-absorption and selfishness was through humor. And absurdity. Wenn ich nicht so besonders wäre, könnte ich mich hassen. Ich bin mein Lieblingsmensch im gesamten stinkenden Universum. Also die Beziehung war eher so, dass ich sie halt wirklich vergöttert habe und total stolz war natürlich überhaupt mit ihr dieses Leben zu führen. Ja. Und ich fühlte mich natürlich mit ihr keineswegs auf gleichem Level oder so. Dann kam aber natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Beziehung dazu, Heroin. Nico hat angefangen, Heroin zu nehmen und ich hatte zwar auch Drogenerfahrung, aber eben nicht mit den harten Drogen, das wollte ich auch nicht, also das war immer so ein Tabu. Sie lebte in einer Traumwelt, nicht nur wegen der Opiate. Sie lebte in einer anderen Dimension. Aber natürlich, wenn man den Partner also liebt und sie verschwindet dann in irgendwelchen Sphären und man sitzt dabei und kommt nicht mit. Irgendwann habe ich dann natürlich auch angefangen, Heroin zu nehmen und war dann auch Junkie. Möchtest du in Berlin bleiben? Ich würde schon gerne hier bleiben, aber ich weiß nicht, ob mir das möglich ist. Also ich vereinbare die Realität mit meinen Träumen sehr schlecht, wenn ich hier bin. This is a World Trade Center bound E-Train. The next stop is 42nd Street. Stand clear of the closing doors, please. Du kamst aus einem Traum vor 25 Jahren. Weihnachten 1961. Das kleine Apartment auf der 78. Straße. Park Avenue, New York City. Es war ein altes Townhouse, das mir genügend Ruhe und Freiheit bot, um meine Schauspielkarriere und den Gesangsunterricht voranzutreiben. Ich verdiente mein Geld als Model der Eileen Ford Agentur. An diesem Punkt meines Lebens war mir nichts zu anstrengend. Faster, faster, natural disaster. Ziellos rannte ich auf Manhattan Island herum. Ich schätze, das lag am Speed oder den Diätpillen, die Eileens befreundeter Arzt allen Mädchen verschrieb, die von Natur aus nicht dünn genug waren. Faster, faster, natural disaster. Wenn man mit Nico in Amerika ist, dann lernt man natürlich Leute kennen. Also das ist ja unglaublich, ja. Dann kommen da halt der David Johansen, der Sänger von New York Dolls, oder Lenny Kaye, der Gitarrist von Patti Smith, oder dann waren wir bei Andy Warhol, oder dann Tom Petty war im Publikum, Tom Waits kam dann in die Lobby, und Nico kannte natürlich diese ganzen Leute, oder wie heißt er denn jetzt? Ach. Ich rief Alain an, den ich 2 Jahre zuvor auf der Insel Ischia in Italien kennengelernt hatte. Wir fuhren in einem Maserati durch die Nacht und wurden von der Polizei 3-mal wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Also Nico war schon auch in New York in der Szene da mit Velvet Underground. Das war schon also auch schon eine Nummer. Und wenn ich dann in irgendeinen Club ging und so, ich bin der Guitar-Player auf Nico und dann, ja, welcome und so, und schwupp, warst du drin. Wir tranken eine Menge im Blue Angel Club mit einigen Leuten, die auf eine gewisse Ähnlichkeit von mir und Greta Garbo hinwiesen. Nicht dasselbe Gesicht, aber die gleiche starke Persönlichkeit und Bühnenpräsenz. Ich fasste das als großes Kompliment auf. Bevor die Nacht endete, fuhren wir zurück zu mir und Alain blieb, bis die Morgenstunden vorüber waren. Dann sagten wir erneut auf Wiedersehen. I guess there's only one person she Nico really loved, and that was her son. Es gab wohl nur einen Menschen, den Nico wirklich liebte. Und das war ihr Sohn, Ari. Aris Vater ist der Schauspieler Alain Delon, vermutlich der berühmteste Mann Frankreichs. Der junge Ari sah aus wie Delon. You know, the young Ari looked so much like Delon. Very beautiful. Ja, das ist also der Sohn von Alain Delon und Nico, wobei Alain Delon ihn nach wie vor nicht anerkennt als seinen Sohn. Ari, mon chéri, das Leben ist hart. All die kleinen Details, mit denen man sich herumschlagen muss. Ich war 18 Monate lang im Waisenhaus in Köln. Die heiligen Schwestern dort waren sehr autoritär und einschüchternd zu den kleinen Kindern. Meine Mutter besuchte mich jeden Sonntag, wenn sie nicht in der Fabrik arbeitete und Waffen herstellte. Wenn wir länger nicht sprachen, verängstigte mich das Telefon jedes Mal, aus irgendeinem obskuren Grund. Sarah? Miss Nico, please. Long distance calling. From where? Los Angeles. Hold the phone. Danny. Okay. Yes? Miss Nico? Yes? Long distance. Hello, darling. How are you? Hello? Hi. Danny. I'm Danny Fields. Ich bin Danny Fields. We are at my home in New York City. Wir sind bei mir zu Hause in New York City. Oh, Danny. Yes, hello. Hi. How are you? Oh, fine. Yeah. Google me. I can't be bothered. Danny Fields, Entdecker von Iggy Pop, Manager der Ramones, besorgt Nico einen Plattenvertrag für ihr erstes Album mit eigenen Songs, The Marble Index. New York, November 1963. Lower West Side Thanksgiving semi-gay party. Lower West Side? Eine Thanksgiving Party? Die Hälfte der Gäste schwul. Es waren Leute aus der Warhol Factory da. Man tanzte zu den Ronettes und saß herum. Die Haustür öffnete sich und Nico kam herein. Ich erkannte sie natürlich sofort. Jemand hielt Kerzen in der Hand. Oh mein Gott, das ist die Frau aus dem Film La Dolce Vita, die da gerade die Treppe raufkommt. Oh mein Gott, it's the woman walking up the staircase. Federico Fellini, ein junges, vielversprechendes Talent, hatte mich gebeten, in seinem Film mitzuspielen. Ich spielte nicht exakt mich selber, eher eine skurrile Version von Nico. Ein charismatisches, germanisches, junges Mädchen mit einer tiefen Stimme und einem Namen, der besser zu ihr passte als ihr eigener. Christa Päfgen. Die Bowle stand direkt vor der Tür. Sie hielt sich gar nicht erst mit den Tassen auf. Sie nahm die Schöpfkelle, legte den Kopf in den Nacken und kippte einen perfekten Wodka-Schwall zwischen ihre Lippen. Es war wundervoll. Ich rief Bravo, aber den anderen schien sie Angst einzujagen, besonders den Jungs. Boys especially. Ich dachte, es wäre besser, den New Yorkern nichts von meiner wahren Identität zu erzählen. Deshalb gab ich mich als Albanerin aus. Hätte mich jemand gebeten, Albanisch zu sprechen, wäre ich aufgeschmissen gewesen. Wenn man in New York kein Jude war, konnte man niemandem sagen, dass man einen deutschen Pass besaß. Das war einfach nicht akzeptabel. Nico and I had become friendly enough, so she could say to me, who is that? Nico und ich hatten uns so weit angefreundet, dass sie mich fragte, wer ist das? Sie zeigte auf einen entzückenden 19-jährigen jüdischen Jungen namens Seymour Avigdor. Ich sagte, oh, der ist schwul. Sie zuckte mit den Schultern, als ob sie sagen wollte, na und? Ich ging zu Seymour und sagte, hör mal, Nico will mit dir ins Bett. Und er sagte, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht mit deiner Frau. Ich sagte, ja, keine Ahnung. Aber es sieht nicht so aus, als ob man sie aufhalten kann. Sie müssen gemerkt haben, dass meine neu angenommene Nationalität ein Schwindel war, wegen meines starken deutschen Akzents. Es wäre natürlich in Ordnung gewesen, wenn ich ihnen erzählt hätte, dass mein Vater von den Nazis umgebracht worden war. Aber so wäre ich praktisch enttarnt gewesen. Also hielt ich es geheim. Sie stand auf Seymour und sie kriegte ihn rum. Bei unserem ersten Treffen schnappte sie sich meinen Boyfriend. Sie hatte wirklich guten Geschmack. Paris, Rom, Swinging London, New York. Nico, die Nomadin, ist in den 60er Jahren überall dort zu Hause, wo es in der Popkultur spannend ist. Sie posiert als Covergirl und macht Werbung für Make-up und Brandy. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. Ein Model zu sein ist nichts Besonderes. Irgendwann machte ich Filme mit Andy Warhol. Sie folgten mir durch die gesamte Stadt. Manchmal hatte ich die Nase voll davon, ständig gefilmt zu werden, selbst wenn mir gar nicht danach war. Andy hatte nie ein Skript. Es gab keinen Plot. Stattdessen befand man sich in einer Situation, auf die man reagierte. Sie werden in einem Andy Warhol-Film spielen und dieser Film wird... Den Film habe ich schon gemacht. Sie haben den Film gemacht? Das spielt sich im Schrank ab, in einem großen Schrank. Das ist meine Idee. Warum im Schrank? Glauben Sie, dass das Leben sich im Schrank abspielen sollte? Ja, aber das Leben ist ja ein Schrank sozusagen. The Moon Goddess was the role she was doing. She was terrifying in her. Sie spielte die Rolle der Mondgöttin. Ihre Schönheit war furchteinflößend, was sie gar nicht sein wollte. Sie war auf eine nette Art mädchenhaft und lachte gerne, wie ein Mädchen aus einem Film der frühen 40er Jahre. Girl in an early 40s movie. Eigentlich war eher Stille vorherrschend so. Also es war jetzt nicht so, dass wir in unserer Beziehung andauernd irgendwie gequatscht hätten. Also ich war eh nicht so ein redefreudiger Typ. Was fällt denn noch ein, wenn du an New York zurückdenkst? So ein Eindrücken. Nico sagte kaum was. Ne? Oder wenn man mal eine Frage stellte, bekam man auch keine Antwort. Woran denkst du zuerst, wenn du an die Zeit zurückdenkst? Fällt dir da zuerst ein. Und dann kam man sich natürlich vor wie so ein Depp, ja. Man fragt irgendwas, kriegt keine Antwort. Also zuerst denke ich an Adolf Hitlers Haarschnitt. Nico, die war echt auch abgefahren in allem, was sie sagte und tat und für keinen irgendwie leicht zu verstehen. Das war ja auch Teil des Faszinosums, ja. New York. Dezember 1965. Eines Abends gingen wir ins Café Bizarre, um eine neue Band zu sehen, The Velvet Underground. Sie spielten den letzten Abend dort und waren rausgeflogen, weil die Leute nicht zu ihrer Musik tanzen konnten. Ich hatte auch Bob Dylan davon erzählt, aber er war zu beschäftigt, im Village mit Leuten aus dem Kettle of Fish zu reden. Wahrscheinlich ging ich ihm auf die Nerven, so verliebt, wie ich in ihn war. In meinem Herzen liebte ich immer noch Alain, aber der dachte nicht mal mehr an mich. Was hast du dann gemacht bei Velvet Underground? Dann hast du dich also da zu den Leuten begeben und hast gesagt, ich möchte mitmachen. Aber wie war es denn? Ja, natürlich habe ich gesagt, ich wollte mitmachen. Nachdem ich schon eine kleine Platte in London gemacht hatte und die denen vorgespielt hatte. Also, da war ich ganz stolz drauf auf die Platte. und die fanden sie sehr schön. Und besonders, weil Andy Warhol auch mit denen zu tun hatte und Pläne hatte. Ich meine, eine Sängerin braucht sie irgendwo, am Anfang sowieso. Andy Warhol findet die Band um Lou Reed und John Cale noch zu langweilig. Als Manager der Gruppe will er Nico unbedingt als singenden Blickfang dabei haben. Eher widerwillig lassen The Velvet Underground sich darauf ein. Nico beginnt eine Affäre mit Lou Reed, darf aber trotzdem nur drei Songs singen. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. Pop goes Andy Warhol's plastic inevitable show at the Trip starting tonight. You'll flip at the Velvet Underground and Nico, the incredible light show, and Andy's fabulous underground movies. Better not miss it, baby. She was pitching in as a driver. I mean, they didn't have a crew. You know, they had to get from one place to another. She could drive. And she got us there alive. The Velvet Underground hatten keine Crew, deshalb fuhr Nico manchmal den Van. Naja, sie brachte uns zumindest lebend nach Ann Arbor. Sie fuhr querfeldein. Es war etwas waghalsig. Mit den Velvets und Ari zu touren machte Spaß, brachte aber kein Geld ein. Wir kriegten $5 am Tag zum Leben. Manchmal hatten wir abends kein Bett und mussten die Nacht im Auto verbringen. Mit dem kleinen Ari, so müde wie er war. Warum warst du nur ein Jahr da? Warum warst du nicht länger da? Ich habe dann anschließend allein gesungen. Und warum nicht mehr mit der Gruppe zusammen? Zu viel Eifersuchtsszenen. Ich meine, eigentlich habe ich das sowieso absichtlich so gemacht, dass wir uns nicht verstanden. Warum? Warum? Weil es schwierig ist. Could I trust Nico? Could I trust any junkie? Ultimately, no. Konnte ich Nico vertrauen? Eigentlich nicht. Heroinsucht oder Alkoholismus reduzieren deine Bedürfnisse auf eine einzige Sache. Es ist wie eine religiöse Bekehrung. Could I have trusted Nico artistically? Yes. Konnte ich Nico als Künstlerin vertrauen? Nico. Absolut. Sie war als Künstlerin absolut authentisch und eigenständig. Auf meiner ersten Tour mit ihr schaute ich jeden Abend vom Bühnenrand zu, wenn sie ihren 20-minütigen Soloauftritt hatte. Nur sie und das Harmonium. Das war etwas vollkommen Einzigartiges. Ich könnte nicht mal schlecht singen, wenn ich es versuchen würde. Ich gebe mir noch 20 Jahre auf der Bühne, weitere 20 als Schauspielerin. Ich erwarte einige Veränderungen in naher Zukunft. Meine Klarheit bringt mich halb um. Oder sollte ich sagen, meine Intuition. Ich war vom ersten Ton an also total hin und weg. Und es war einfach so anders als alles andere, was man vorher in der Musik gehört hatte. Sie hat ja ein Genre quasi selber erfunden und hatte sich ein Jahr damals zurückgezogen in Los Angeles und ein Harmonium gefunden als ihr Instrument und dann darauf eben autodidaktmäßig das gelernt und dann ihre eigenen Songs geschrieben. Sie ist ja durch Jim Morrison dazu gekommen überhaupt, oder der hat gesagt, Mädel, du kannst selber Songs schreiben. Das wusste sie ja gar nicht, dass sie das kann. Jim Morrison is such an asshole. Jim Morrison ist so ein Arschloch. But she didn't think so. She loved him. Aber sie sah das anders. Sie liebte ihn. What is it that happened was... Folgendes war passiert. Nach ihrem Gastspiel bei The Velvet Underground nimmt Nico im Frühjahr 1967 ihr erstes Soloalbum auf, Chelsea Girl. Sie singt Lieder von Songwritern wie Bob Dylan, Lou Reed oder Jackson Brown. Das Resultat gefällt ihr nicht. Irgendetwas muss passieren. Los Angeles, Sommer 1967. Hello? Hi. Hi. How are you? Oh, fine. Yeah? Are you at the Tropicana? Yes, I am. Me and my friend. We were in the Tropicana in an extremely filthy room with frogs on the floor. There was that much water. Mein Freund und ich wohnten im Tropicana, in einem extrem ekligen und feuchten Zimmer, mit Fröschen auf dem Boden. Und Nico und Eddie Sedgwick wohnten in diesem Haus in den Hollywood Hills, liebevoll The Castle genannt. Sieht aus wie eine spanische Festung, besteht aber aus Stuck und Pappe. Die beiden hatten Angst, denn es ist gruselig in den Hollywood Hills. Irgendjemand könnte plötzlich durch deine Haustür kommen, also zogen wir bei ihnen ein. Im Castle kümmerte ich mich um Edie, die mich begleitete. Sie war immer noch schön, hatte aber ein Heroinproblem. Sie sagte, ich solle aufpassen mit Andy. Er benutze mich, um noch berühmter zu werden und würde mich dann vergessen, wenn es ihm passte. Ich hatte auch schon darüber nachgedacht. Ich war nicht so abhängig von Andy wie Edie. Ich hatte meine eigene Karriere. I was meeting Jim Morrison for business in Hollywood at the Elektra Records office at Sunset Boulevard. Ich traf Jim Morrison geschäftlich in Hollywood bei Elektra Records. Ich machte mir Sorgen um sein Image. Wir wollten einen Teenie-Star aus ihm machen, aber er gab sich mit diesen schäbigen Groupies ab, 5 oder 6 auf einmal. Sein Geschmack musste unbedingt verbessert werden. Ich sagte, warum kommst du nicht mit und lernst Nico kennen? Ich hatte getan, was man mir gesagt hatte. 2 LPs und 2 Singles. Und nichts war passiert. Ich hatte vor einer Tür gestanden, die man mir geöffnet hatte. Niemand ging mir voraus. Die Schritte musste ich selbst machen. Ich hatte meine Kerze, um im Dunkeln zu sehen. Edie Sedgwick war mir eine Warnung. Wenn es in meinem Inneren nichts mehr zu tun gab, würde ich sterben. Ich konnte eine Dichterin oder Songwriterin sein. We came into the house and I said, Nico, Jim Morrison is here. Now I couldn't have called her because there were no telephones. Wir gingen ins Haus und ich rief, Nico, Jim Morrison ist hier. Ich hatte sie vorher nicht anrufen können, weil es im Castle kein Telefon gab. Nico war in der Küche. Die Sonne schien durch das Fenster auf die roten Bodenfliesen. Die beiden standen in gegenüberliegenden Türrahmen und starrten auf genau diese Stelle auf dem Fußboden. Sehr lange. Es gab kein, oh, ich habe schon viel von dir gehört. Nichts. Es war bizarr. This is bizarre, so I just left them. Bird of prey, flying high, flying high, take me on your flight. Ich glaube, er war der erste Mann, der keine Angst vor mir hatte. Wir waren uns sehr ähnlich. Wir hatten Visionen in der Wüste. Er sah Engel in den Bäumen und ich auch. Jim war wie William Blake. Er zeigte mir, was ein Poet macht. Er sieht Visionen und hält sie fest. And then he started to do a lot of pills and acid and alcohol and then it got dark and I went to bed and I heard her screaming. Und dann fing er an, jede Menge Pillen, LSD und Alkohol zu sich zu nehmen. Es wurde dunkel und ich ging ins Bett. Ich hörte Nico irgendwann schreien und schluchzen. Sie war im Innenhof. Und er war nackt und kletterte auf das Dach und sprang von einer Turmzinne zur nächsten. Ich dachte nur, hoffentlich fällt er da nicht runter. Okay. I hope he doesn't fall off the roof. Ich stritt mit Jim. Er fragte, ob ich die Balustrade entlang laufen würde. Ich sagte, warum? Und er konnte mir keine Antwort geben. Warum sollte ich etwas so Sinnloses machen, nur um ihm zu folgen? Es war weder spirituell noch philosophisch. Es war das Imponiergehabe eines betrunkenen Mannes. The door opened to my room and Nico came in and said, oh, he is going to kill me. Die Tür zu meinem Zimmer öffnete sich. Nico kam rein und sagte, oh, er wird mich umbringen. Nico, er wird dich nicht umbringen, er ist nur stoned, lass mich in Ruhe. Ab und an stand ich auf und schaute, was die beiden da im Innenhof machten. Sie krümmte sich oder schlug ihm auf die Brust oder er schlug sie. Sie umarmten sich. Es hatte etwas von einem Tanz. Und dann wurden sie ein Paar. Sie war fest davon überzeugt, dass Jim Morrison nur nach Paris gekommen war, ihretwegen. Und dass sie ihn auch angeblich gesehen hatte, irgendwie wieder aus dem Taxi stieg, so kurz vor seinem Tod, und dann auch dieses Lied geschrieben hat, You Forget to Answer. Also das war für sie vollkommen klar. Und ich glaube, das glaubte sie auch wirklich, ja. Ich war 16, als ich Ernest Hemingway in Paris traf. Vielleicht 17. Er sagte, er schriebe an einem Buch und würde mich darin auftauchen lassen. Ein hübsches, junges Mädchen, das in einer Bar sitzt. Sie war sich schon ihrer Wirkung, glaube ich, bewusst. Und sie hat auf jeden Fall alle möglichen Geschichten erzählt und auch immer wieder anders erzählt, um so eine gewisse Aura, also mystische Aura um sich herum zu bilden. Er lud mich zu einer Party ein in der Nähe der Rue Bonaparte. Da waren all diese Leute wie Jean-Paul Sartre und Jean Genet. Hemingway war sehr nett zu mir. Ich glaube, er wollte mich ins Bett kriegen, aber er war eher wie mein Vater. Oder auch mit ihrem Vater, den sie ja nie kennengelernt hat, der dann von Nazis getötet wurde. Ich weiß bis heute nicht genau, wie die Geschichte eigentlich wirklich war. Ja. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Kriegsjahre. Aber das war nicht ich. Das war ein anderes Mädchen. Das ist diese Zeit. Das ist die Christa und das bin ich. Und das ist in Lübbenau im Spreewald. Ulrich Wolf, Cousin von Nico. Wir haben ja dann an der Eisenbahn bei meinen Großeltern gewohnt. Und mit der Eisenbahn kamen natürlich auch die Russen. Ne? Meine Erinnerungen sind Fetzen und Momentaufnahmen. Nie das ganze Bild. Zweideutig, das war nicht so schön. Der suchte natürlich nach Frauen überall, wie das immer so gewesen ist. 15 bis 20 Grad unter Null und ich trug keine Mütze. Wir haben auf dem Hof gespielt. Christa hatte immer Angst vor den Gänsen, die da also frei rumlaufen. Meine Mutter sah aus wie ein Filmstar. Sie suchte nach meinem Vater, der davongelaufen war. Aus Angst vor familiären Verpflichtungen, die ihn überforderten. Also wir sind oft zusammen gewesen, meine Tante und die Christa und meine Mutter und ich. Was ist hier so spannend? 1942 fuhren die Züge an unserem Haus vorbei, um die Juden nach Auschwitz zu bringen. Ich war erst 4 Jahre alt. Meine Familie und die Nachbarn warteten am Eisenbahnzaun, um ihnen Essen und Wasser zu geben. Aber die Wachen rissen sie zurück aus unserer Reichweite. Ich seufzte zu meinem Cousin Uli und weigerte mich, mich mit Seife zu waschen, die aus Menschenknochen hergestellt war. Nee, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also, das passt eigentlich so zu ihrer merkwürdigen Art. Ja. Die war so theatralisch. Immer wenn sie von meiner Mutter was wollte, dann sagte sie immer ganz lang gesungen, Tante Helma, hörte ja nicht auf. Ja. Ich musste dann immer sagen, du sag doch mal, was du willst. I would like to play at the Carnegie Hall. Yeah, wouldn't that be wonderful? Because I'm really not afraid anymore. Yeah. Manchester, 1987. Mein Arilein. Ab Montag kriege ich mein Methadon vom Prestwich Hospital, was mich extrem erleichtert. Am Dienstag werden wir wieder vereint sein. Das Flugzeug wird mich nach Paris bringen. Und es wird dir viel besser gehen, nervlich und körperlich. Deine Genesung ist sehr wichtig. Es macht mir Angst, wie ähnlich wir uns manchmal sind. Wen habe ich kennengelernt? Mitte der 70er Jahre. Also Ari lebte bei der Mutter von Alain Delon. Und sah also Nico höchst selten, also weiß nicht, 3-4 Mal im Jahr, denke ich mal, war das nur. Ja. Weil Nico hatte dann damals eben auch schon das Image, Drogen zu nehmen, harte Drogen und war da nicht so willkommen. Ja. Und dann sind wir halt zur Familie Boulogne, wie die heißen, an der Banlieue von Paris hin und haben dann eben Ari besucht, da war der 13 Jahre oder so. Er selber wusste nicht richtig, wie er sich seiner Mutter gegenüber verhalten sollte. Nico wusste es nicht, wie sie sich ihrem Sohn gegenüber. Dann war da der Herr Boulogne und die Edith Boulogne. Und also es war alles so ein bisschen, man wusste nicht so richtig, was man da aneinander hat und wie man sich verhalten soll. Und wir sind nach 20 Minuten oder so, glaube ich, sind wir auch wieder gegangen. Sail away, my little boy. Let the wind fill your heart with light and joy. Sail away, my little boy. Los Angeles, Sommer 1968. Jack Holtzman, the president of Elektra Records, said, "Wow, this is so bizarre." Ich hatte Nico gebeten, Jack Holtzman ihre Songs vorzuspielen, dem Präsidenten von Elektra Records. Der sagte, "Wow, das ist ganz schön abgedreht." Er saß auf dem Fußboden, hörte ihr zu und dachte, okay, sie ist berühmt, sie war bei Velvet Underground, das hat Prestige. Und wie so viele in der Plattenindustrie sagte Jack Holtzman dann, gut, ihr könnt das Album machen, holt mir John Cale ans Telefon. Okay, you can do it, they say get me John Cale on the phone. Nico arrived in the factory as a dazzling blonde beauty. She didn't like what had happened to her or how she'd gotten to La Dolce Vita and all that. Als Nico in die Factory kam, war sie diese umwerfende blonde Schönheit. Aber La Dolce Vita und all das gefiel ihr nicht. Sie fühlte, dass niemand sie ernst nahm, schon gar nicht als Frau. Sie hatte es satt, als Model zu arbeiten und beschloss, etwas Kreatives zu machen. Sie kam als blonde Göttin und ging, um eine dunkelhaarige, schwarz gekleidete Musikerin und Songwriterin zu werden. Sie mochte sich selbst nicht besonders. Da war viel Angst und Verachtung. John Kell ist ja auch der große Nico-Versteher, glaube ich. Er konnte sie wirklich so gut lesen und so passend auch mit ihr Arrangements finden und machen. Also das war schon eine tolle künstlerische Symbiose, die beiden da immer wieder eingegangen sind. That result was of the Marble Index. Well, I mean, this is what people dream about. Das Resultat davon war The Marble Index. Davon träumt man doch. Vom ersten Album. Es war ihr erstes Album mit ihrer Musik und ihr als Musikerin. The Marble Index ist nicht von dieser Welt. Die Plattenfirma hat keine Ahnung, wie sie das Album verkaufen soll. Nicos Musik ist zu düster und seltsam. Sie hat keinen Manager und versucht selbst Auftritte zu organisieren. Who's working for you? Oh, nobody. Oh, I'll have to come back and do some things. I need to work. Yes, I want you to work. Maybe we can, we'll talk about it, but I have some ideas. Oh, she did one thing that was so dreadful that I won't talk about it. Dann machte sie etwas so Entsetzliches, dass ich nicht darüber reden werde. But in the wake of that, I despaired. Aber infolgedessen verzweifelte ich. Warum bist du dann wieder nach Europa gegangen? Ach, da ist mir was passiert. In einem Wahnsinn. Da habe ich einem jungen Mädchen, Black Panther, das Gesicht zerschnitten. Da suchte mich die Polizei und die Black Panthers. Dann konnte ich nicht zurück. Hat sie dich gereizt oder nicht? Nein, nein. Ich habe einfach mein Bewusstsein verloren. Was ist stoned? Ja, und betrunken. Hast du irgendwas getan, um vielleicht da was wieder gut zu machen mit dem Mädchen? Ich habe das in einem Lied erwähnt. Ich meine, das, die hören sich sowieso immer meine Musik an und das werden die dann ja auch verstanden haben. Paul put her on a plane the next morning. She had to get out of town. Paul Morrissey setzte sie am nächsten Morgen ins Flugzeug. She was away for a while then. Sie musste die Stadt verlassen und war dann eine ganze Zeit lang weg. Für mich hatte sie eine Grenze überschritten. Es gibt einen Punkt, an dem man sagen muss, ich liebe dich, aber ich kann dich nicht mehr in meiner Nähe haben. I love you, but I cannot get close anymore. Anfang der 70er Jahre setzt sich Nico nach Europa ab. In Paris lebt sie mit dem Regisseur Philippe Garrel zusammen. Sie drehen gemeinsam Avantgarde-Filme und nehmen Heroin. Ihre Karriere als Chanteuse stagniert. Lieber Lutz, es gibt für mich wie immer eine Pechsträhne. Ich verständige mich zu viel mit dem I Ching. Nico selber, die hatte dann teilweise kein Management mehr, weil eben so ein Junkie, da will man auch sich nicht irgendwie mit schmücken, ja. Und dann waren halt die Konzerte weniger und es war auch für sie dann natürlich ziemlich schwierig. Ich wurde noch zu Partys eingeladen. Die Leute zeigten mit dem Finger auf mich und sagten, guck mal, das ist Nico. Ich aber ließ ihr teures Besteck in meine Taschen gleiten, betrank mich und stellte sicher, eine freie Mitfahrgelegenheit zu haben. Und das ist auch so eine Sache, wenn sie uns besuchte, kam sie dann immer in so einem großen schwarzen Talar mit dem Musikinstrument über die Schulter und war so, und das lag sicherlich dann auch wieder an den Drogen, so von einer anderen Welt, nicht? Das war also... Lieber Danny, wann sehen wir uns wieder? Es ist so lange her und alle meine alten Freunde wie Andy und Paul sind abweisend zu mir, weil ich nicht herumlaufen möchte wie eine Puppe. Ich sehe eher aus wie eine prähistorische Gestalt mit umgehängten Lumpen und abgelaufenen Stiefeln. Her relationship to her own beauty is so conflicted and damaged. She loved having rotten teeth. Oh. Ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Schönheit war so widersprüchlich und gestört. Sie fand es toll, verfaulte Zähne zu haben, das sagt doch alles. Ich traf sie noch mal backstage, als sie im Squad Theater aufkam. Sie war dick und fett und ihre Zähne waren alle hinüber. Ich sagte ihr kurz, hallo, ich liebe dich, und das war's. New York, 1979. The killer road is waiting for you, like a finger pointing in the night. Who is to blame? Who is to blame? da muss ich schon jetzt im Nachhinein die Schuld bei mir suchen, weil ich halt oftmals einfach in dem Zimmer abhing. Ja? Und sie wollte einfach mal so für sich sein und ich wollte aber nicht irgendwie rausgehen. A hideous game fearlessly has turned the other way. Too late. Too late. Your brain no longer matches. Und dann gab es halt ein Streitgespräch und dann lief sie halt zum Bügeleisen und warf das Bügeleisen nach mir. Ne? Und das war natürlich schon heftig. Und ich habe mich aber zum Glück geduckt, das flog dann durch die Scheibe. Und ich bin dann auf sie zu und habe sie dann gewürgt. Dann fiel sie runter und dann lag sie da wie halbtot auf dem Boden. Und ich dachte jetzt, ich habe sie ermordet. Dann hatte ich aber auf einmal totalen Schiss. Ja? The tears have carved the years of somebody else's pain. Now stretches on the killer road. Dann kam sie aber zu sich und schießt dann so einen Schrei aus. Dann ging es aber irgendwie weiter. Und dann lag ich so über ihr auf dem Bett und hielt so ihre Arme und musste dann aber lachen irgendwie. Ich dachte, ey, komm Nico, jetzt lass mal gut sein. Ja, und fing an zu lachen. In dem Moment spuckt sie mir ins Gesicht. Ne? Lieber Lutz, ich bin sehr traurig und habe den Glauben an unsere Liebe verloren. Wenn es möglich wäre, dass du mir 100 Mark in einem Briefumschlag schickst, ginge es mir etwas besser. Have your troubles in dreams. Send them all away. Also alle halbe Jahr meldet sich Nico und will dann irgendwie 100 Mark haben. Weißt du, da sagst du auch, hey Mädchen, du kümmere dich selber drum. Und da gab es einige, die da einfach nichts mehr mit zu tun haben wollten. Lieber Lutz, Nadettes Boyfriend macht mir die Hölle heiß, wenn er auf Entzug ist und wirft mir vor, dass ich mich nie baden würde. Eine Unverschämtheit von so einem Arschloch. Dabei nehme ich einmal im Monat ein Bad, manchmal zwei, und die Haare wasche ich mir alle 14 Tage. Manchester, 1981. Alan Wise, one of my old school friends, he opened a club called Rafters right in the center of Manchester. So Alan invited Nico to perform. Alan Wise, einer meiner alten Schulfreunde, hatte einen Club in Manchester eröffnet. Er buchte Nico für ein Konzert und hatte sofort einen guten Rat zu mir. Nico war damals völlig fertig und Alan war wie ein mittelalterlicher Ritter, der Nico retten wollte. Und was mal als einmaliger Konzertabend in Manchester gedacht war, wurden für Alan 7 Jahre. 3. Oktober 1987. Den ganzen Tag vergeudet, dank meines Managers Alan Wise. They would fight. They had a relationship. Es kam vor, dass sie sich heftig stritten. Ihre Beziehung war wie bei einem Ehepaar. You know, any kind of sexual thing, but there was an emotional kind of. Ende des Monats geht meine Tour wieder los. Schon der Gedanke daran macht mich fertig. Diesmal werde ich nicht mit meiner Band zusammenreisen. Mein Management wird mir nicht gerecht. Mit ihrer Band, also das hatte der Manager wirklich ganz gut hinbekommen, dass sie eben schon vor vollen Häusern spielte, aber ich schrieb da auch, dass sie lieber mal im Opernhaus vor Opernpublikum singen würde oder so, als jetzt immer in diesen Punkläden. But in order to do that, she would have to work really hard. Aber dazu hätte sie auch selber viel härter arbeiten müssen. Insofern hielt sich das die Waage. Sie kriegte das Management, das sie verdiente. Alan war kein visionärer Manager und wusste auch nicht viel über Musik, aber er hat Nico das Leben gerettet. Ich sagte heute, dass es ziemlich anstrengend ist, ein Star zu sein. Und Ari schaute mich daraufhin ganz merkwürdig an, völlig erstaunt. To become emotionally close to Nico, you would need to share something with her. Um Nico wirklich nahe zu kommen, musste man etwas mit ihr teilen. And that was usually a form of addiction. Normalerweise war das eine Form von Sucht. Nico hat mir selber erzählt, dass sie ihren Sohn angefixt hat. Deshalb habe ich das auch erzählt in dem Film Nico Eike. Und dann machte das natürlich die Runde in die Welt. Ari selber hatte mir gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Die haben zwar zusammen Nadeln benutzt, aber das war jetzt nicht so, dass sie ihn angefixt hat. Die haben aber zusammen halt Heroin genommen. When Ari came on the tour, that was it. You couldn't really communicate with Nico. The two of them together were just in this completely closed world. Wenn Ari mit auf Tour kam, konnte man nicht mehr mit Nico kommunizieren. Die beiden waren in einer völlig abgeschlossenen Welt. Es tat weh, das mit anzusehen. Ein schöner, junger, talentierter Kerl, ein toller Fotograf. Aber man merkte, dass sein Leben durch Nikos fürchterliche und nicht vorhandene Erziehung aus der Bahn geraten war. Wenn du ein Kind hast, bist du auch dafür verantwortlich. Ari, mein Sohn, ist gerade mit dem Zug nach London und Paris abgefahren. Es bricht mir das Herz. Er hat 3 Monate im Krankenhaus verbracht, nachdem er aus einem 2-wöchigen Koma aufgewacht war. Jemand hatte ihm Angel Dust gegeben. PCP, die schlimmste Droge überhaupt. Wenn Leute in Not sind, können sie sich dann an dich wenden? Ja, das auf jeden Fall. Hast du schon Leuten aus Schwierigkeiten geholfen, aus großen Schwierigkeiten? Ey, das muss ich schon nach dem, was ich getan habe. Since the first of you and me asleep in a Nibelungenland, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Sure, she's Wagnerian. Sie ist wie aus einer Wagner-Oper. But look what happens to all of them. Schau doch nur, was mit den ganzen Figuren passiert. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Gibt es noch Menschen, die du liebst? Ja, den Tod zum Beispiel. Auf jeden Fall. Symbols captured in a trance vanish from my glance. For the various defenses. Ibiza, 18. Juli 1988. Es war sehr, sehr heiß zu dieser Zeit in Ibiza. Und sie ist halt 8 Kilometer in die Stadt geradelt mit so einem ollen Fahrrad, um Haschisch zu kaufen. Ja. Und am Platz, wo das Montesol ist, da lag sie wohl neben dem Fahrrad. Ein Pärchen hatte sie da irgendwie gefunden und irgendwie versucht zu fragen, was ist los und so. Sie war so halbseitig gelähmt und konnte aber nicht reagieren und so. Dann haben sie versucht, sie zum Arzt zu bringen. Der ein Arzt hatte zu, ein anderer dachte, das ist ein Junkie und wollte sie nicht behandeln. Ja, und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und ist dann da operiert worden, aber zu spät und ist dann halt in der Nacht gestorben, ne? Iron forces strike the alarm for the various defenses. I remember at the last concert, Nico saying all the time, I got this headache, I got this headache. Bei unserem letzten Konzert sagte Nico ständig, ich habe solche Kopfschmerzen. Sie hatte sich eine Art Turban ganz eng um den Kopf gewickelt gegen die Schmerzen. Und ich sagte zu ihr, du musst zum Arzt gehen. Aber sie wollte sich nicht behandeln lassen. She kind of looked at me, oh come on, you know. She didn't want to get medicalized, you know. Since the first of you and me asleep. Also Ari und ich, als wir da saßen mit ihrem Tagebuch und jetzt eben die Beerdigung organisiert werden musste, da waren wir ja nun auch gefordert. Und nun wussten wir beide, dass Nico ja zu ihrer Mutter ein sehr intensives Verhältnis hatte. Und ihre Mutter war in Berlin im Friedhof Grunewald begraben. In a Nibelungenland where we cannot be. That's her grave. Das hier ist ihr Grab. And I put a stone on her thing, which is a Jewish custom, because I know it would piss her off. Ich habe einen Stein darauf gelegt, weil das ein jüdischer Brauch ist und ich weiß, dass sie sich darüber ärgern würde. Wir haben immer noch eine Art spielerische Beziehung miteinander. See, because we still have a sort of playful relationship. How's the weather? It's beautiful. Yes? Yes, it is. How's the weather there? It's cold, huh? A little. Yeah. Okay, well, I'll talk to you later, darling, okay? Yeah, okay. Okay, baby, be good. Bye. Bye. Man ist nur einmal im Leben 7 mal 7 Jahre alt. In 16 Tagen wird mir genau das passieren. 16 Tage später könnte ich 2-mal tot sein. Aber wenn sie wieder zum Leben erwacht, achtest du besser auf diesen Schatten. Irgendwo, nicht weit von dir entfernt. Being Nico, ein Feature von Andrea Halter und Philipp Stegers. Mit Danny Fields, Lutz Graf Ulbrich, James Young, Ulrich Wolf, Olaf Leitner, John Cale und Nico. Es sprachen Luise Helm, Dennis Moschito, Laurenz Licki und andere. Technische Realisation Sebastian Nohl und Simon Kamphans. Regie Philipp Stegers und Andrea Halter. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018.